IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Musik und Sprache, Teil 1. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Musikethnologen, Anthropologen, Philosophen, Forscher der Sprach- und Neurowissenschaften des Westens im Besonderen und auch Computerexperten als Vertreter der künstlichen Intelligenz helfen, unser kulturhistorisches Selbstverständnis über Musik klar zu umreißen. Dieses Selbstverständnis ermöglicht uns gleichermaßen den Hörzugang zur indischen Klassik. Angesichts der Vielzahl der beteiligten Wissenschaften zum Thema Musik und Sprache stellt die zweiteilige Sendung eine erste Einführung dar. In Teil 1 wollen wir uns mit der Struktur von Musik und Sprache beschäftigen. In Teil 2 zum darauffolgenden Sendetermin werden wir die sozialpsychologische Bedeutung von Musik näher beleuchten. Für das Individuum und seine Interaktionsprozesse aus dem Wesen der Musik als Kommunikation. Zur Einstimmung auf das Thema präsentiert uns die Tabla-Legende Zakir Hussain die indische Rhythmussprache, die Bolz. Zakir Hussain spielt ein Tabla-Solo in einem 10er-Beat. Es ist eine Aufnahme von einem Live-Auftritt in Seattle, in den USA, aus dem Jahre 1974 mit dem afghanischen Rabab-Spieler Mohammed Omar. Die CD Ustad Mohammed Omar Virtuoso from Afghanistan wurde in 2002 bei Smithsonian Folkways Records veröffentlicht. Musik selbst basiert auf rhythmischen Grundlagen. Wir Menschen drücken Musik durch Bewegung aus und durch bewusste Wahrnehmungen und Handlungskontrollen. Im indischen Tanz wird die Musik um Darstellungsformen, um eine Symbolsprache ergänzt, die Mudras. Musik schlägt sich sichtbar in unserem Leben nieder. Sie ist in Gehirnaktivitäten messbar. Sie kann man heute mit modernen, bildgebenden Verfahren plastisch sichtbar machen. Wie mit der funktionellen Magnetresonanztomographie, MRT, oder Magnetenzephalographie, dem MET. Musik scheint sich in uns weit weniger diffus abzubilden als bisher angenommen. Dem audio-mentalen System kommt eine weitaus größere Bedeutung zu, als man bis vor kurzem angenommen hatte. Unsere Wahrnehmung von Tönen wird definiert durch sehr genau umrissene Möglichkeiten und Grenzen. Man weiß seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, Musik emotional zu verstehen oder zu memorisieren, ohne Übersprachfähigkeiten zu besitzen. Beispiele sind berühmte Komponisten, die von einem Schlaganfall betroffen waren, wie Maurice Ravel aus Frankreich oder der Russe Vissarion Schepalin. Der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, präsentierte am 30. September 2008 eine eindrucksvolle Sendung. Sie befasste sich mit den Forschungen an der Harvard Medical School in Boston zur melodischen Intonationstherapie. Forschungen am Max-Planck-Institut bestätigen die Ergebnisse aus Boston. Die Intonationstherapie wurde bereits 1973 von dem Arzt Martin Albert entwickelt. Ein Fünftel aller Schlaganfallpatienten, die überleben, leiden an schweren Sprachstörungen durch eine Schädigung des sogenannten Brocage'schen Sprachzentrums. Die Patienten lernen in der melodischen Intonationstherapie von Albert wieder sprechen, durch Übungen im rhythmischen Sprechgesang. Das Gehirn kann mit Musik ein Ersatzsprachnetzwerk bilden. Jüngste Studien zeigen, dass die Wahrnehmung von Musik und das Aktivmusizieren nahezu alle Regionen des Gehirns mit einbeziehen. Die weit verbreitete Annahme war schlichtweg falsch, dass Musik in der rechten und Sprache in der linken Gehirnhälfte verarbeitet würde. Sprache und Musik werden nahezu gleich verarbeitet. Auch das zeigen aktuelle Forschungen. Der emotionale Gehalt der Musik ist tiefgreifend. Er wirkt von Glückseligkeit bis zur Traurigkeit besonders stimulierend auf unser Gehirn. Der Hörende verbindet häufig mit Musik körperlich intensiv wahrnehmbare Reaktionen. Der Begriff des modalen Bewusstseins ist aufs Engste mit der indisch-klassischen Musik verknüpft. Darauf kommen wir noch zu sprechen. In der ayurvedischen Medizin finden die Ragas auch therapeutische Anwendung. Damit werden die drei Doshas von Körper und Geist ausgeglichen, Vata, Pitta und Kapha. Für den Kapha-Typ stehen die Attribute langsam, schwer zähflüssig, ölig, kühl, weich und glatt. Der Spätmorgenraga Deshkar kann dazu beitragen, den Kapha-Anteil in eine innere Balance zu bringen. Der Sita-Maestro Shahid Parviz spielt uns Deshkar aus der CD-Serie Maestro's Choice von Living Media aus dem Jahre 1992. Thank you. Warum klingt Musik, wie sie klingt? Wieso gibt es überhaupt Musik? Ist Musik vielleicht sogar Sprache oder Sprache selbst Musik? Es gibt weltweit einen Konsens darüber, dass Musik eine Art Sprachform darstellt. Musik besitzt eine Syntax, ein Regelwerk der Grammatik. Dagegen ist strittig, ob sich Sprache aus Musik oder Musik aus Sprache entwickelt hat oder ob Musik gar etwas Eigenständiges ist. Vergleicht man Musik mit Sprache und ihre Ausdrucksfähigkeit von Vorstellungen, ist es ein wesentliches Merkmal der Musik, dass sie nicht bestimmt. Musik genügt sich selbst. Sie kann auf sich selbst referenzieren. Es ist die Stärke von Musik, das Innenleben mit klar umrissenen Gefühlen verständlich hörbar zu machen. In der indischen Klassik werden 9 Hauptemotionen abgebildet, die sogenannten Rasas. Jeweils eine Emotion dominiert in einem Raga. Dazu verweisen wir auf unsere Sendung Navarasas, die Sie in unserem Online-Archiv finden. Die Darstellung von Emotionen lebt aus einer musikalischen Dialektik, aus Spannung und Entspannung im häufigen Wechsel. Die indischen Ragas gibt es mit Melodiefiguren in hunderten von Kombinationsmöglichkeiten, die Tanas. Man unterscheidet dabei veränderliche Melodiefiguren Vikrita und Sutta. Vikrita, die veränderlichen Melodiefiguren, weisen einen unbestimmten Gefühlscharakter auf. Sutta, die reinen Melodiefiguren gehören nur zu einem einzigen Modus. Ein Modus besteht aus wenigstens 5 verschiedenen Haupttönen in der auf- und absteigenden Skala. In der Musik sind maximal 56 Intervalle differenziert hörbar, innerhalb einer Oktav. Und in einer Sprache kann das Ohr maximal 52 Elemente unterscheiden. Aus Vokale und Konsonanten werden Stammwörter gebildet. Viele Sprachen verwenden nur einen Teil davon. Die Klassifikationsmöglichkeiten des Gehirns setzt den Spracheigenschaften bestimmte Grenzen. Aus dieser Beobachtung definierten bereits die indischen Philosophen des Altertums die Zahl 7. 7 ist der Grenzwert für das Transzendentale. Es ist das nicht zur Welt der Natur und des Lebens Gehörende. Sprache hatte ursprünglich die Funktion, in uns präzise Reaktionen auszulösen, entsprechend der Fähigkeiten unserer Wahrnehmungsorgane. Die indischen Grammatiker befinden zur Ursprache des Menschen, dass sie zunächst aus einsilbigen Elementen bestand. Diese Elemente ermöglichten es, unser Denken auszudrücken und im Sinne der Schöpfung der Welt zu materialisieren. Sprache ist gleichermaßen wie Musik ein Spiegelbild des Universums. Sprache oder Musik sind eine mathematische Gleichung, die mit den menschlichen Emotionen verknüpft ist. Wie bereits erwähnt, werden in der indischen Klassik 9 Emotionen abgebildet, Navarasas. In einem Raga wird nur jeweils eine einzige Emotion zum Ausdruck gebracht. So repräsentiert der Nachtraga Mohanam das Stimmungsbild der 4. Hauptrasa Hasya. Hasya ist Komik, Humor und Freude. Raga Mohanam präsentiert uns nun die Sängerin Aruna Sayaram. Aruna ist eine Vertreterin der südindischen Klassik. Swagatam Krishna in der Raga-Form Mohanam findet sich auf der CD The Jewels of Ottukattu von AVM Audio aus dem Jahre 2005. Sharanagatam Krishna Madhura Puri Sadana Mrudu Vadana Madhusudana Ika Swagatam Krishna Sharanagatam Krishna Madhura Puri Sadana Mrudu Vadana Madhusudana Ika Swagatam Krishna சரணாகதம் கிருஷ்ணா மதுராபுரி சதனா மிருதுவதனா மதுசூதனாயக ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா போகதாப்த சுலப சுபுஷ்பகந்த கலப போகதாப்த சுலப சுபுஷ்பகந்த கலப போகதாப்த சுலப சுபுஷ்பகந்த கலப கஸ்தூரி திலக மகிபா மகாந்த நந்த கோபகந்த போகதாப்த சுலப சுபுஷ்பகந்த கலப கஸ்தூரி திலக மகிபா மகாந்த நந்த கோபகந்த ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா மதுராபுரி சதனா மிருதுவதனா மதுசூதனாயக ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா முஷ்டிகாசூர சாணூர மல்ல மல்ல விசாரத மதுசூதனா முஷ்டிகாசூர சாணூர மல்ல மல்ல விசாரத மதுசூதனா முஷ்டிகாசூர சாணூர மல்ல மல்ல விசாரத குவலயா பீட்ட மர்தன களிங்க நர்தன கோகுல தட்சண சகல சுரக்ஷண தேவ முஷ்டிகாசூர சாணூர மல்ல மல்ல விசாரத் குவலயா பீட்ட மர்தன களிங்க நர்தன் கோகுல ரட்சண சகல சுரக்ஷண தேவ சிஷ்ட ஜனபால சங்கல்ப கல்ப கல்ப சத கோடி அசம பராபவ சிஷ்ட ஜனபால சங்கல்ப கல்ப கல்ப சத கோடி அசம பராபவ தீரமுனி ஜன விகார மதன சுகுமார தைத்திய சம்ஹார தேவ தீரமுனி ஜன விகார மதன சுகுமார தைத்திய சம்ஹார தேவ மதுர மதுர அதி சாகச சாகச பிரஜயுவதி ஜனமானச பூஜித சதப கரி பகரி சதச தத்தித்தகஜனுதாம் வித்தகஜனுதாம் தகஜனுதாம் சதப கரி பகரி சதச தத்தித்தகஜனுதாம் தித்தகஜனுதாம் தகஜனுதாம் தகதிமிகு குதண கிட தகதிம் தகதிமிகு குதண கிட தகதிம் தகதிமிகு குதண கிட தக ஸ்வாகதம் கிருஷ்ணா சரணாகதம் கிருஷ்ணா மதுராபுரி சதநாமிருதுவதனா. Die indischen Philosophen und Grammatiker zeigten bereits im Altertum ein Interesse für das Phänomen der Schallschwingungen, mit denen Gedanken in musikalischer oder sprachlicher Form geäußert und übertragen werden. Die indischen Wissenschaftler des antiken Indiens legen Beziehungen fest zwischen der Artikulierung von Sprache und Klangstrukturen, die wir als Musik bezeichnen. Das Denken ordnet man in Indien in 4 Stufen. Para, der unbestimmte Zustand, das Jenseits. Para ist ein Zustand, in dem wir einen Gedanken undeutlich erfassen. Die 2. Stufe ist das Schauen, Paschanti. Der Gedanke nimmt eine klare Form an. Dann Madhyama. Auf der mittleren, 3. Stufe gliedern sich die Wörter in Sätze. Der Gedanke findet nun den Weg in eine Sprachform. Hier können wir erstmalig feststellen, dass Sprache kulturell unterschiedlich gehandhabt wird. Und die letzte, die 4. Stufe, ist Vaikyari. Als Vaikyari bezeichnet man die Wahl einer Klangform, die für das Umfeld verständlich ist. Erst jetzt wird der Gedanke nach außen projiziert. In der indischen Philosophie, der Vedanta, existiert ein Modell, das dem 4-Stufen-Denken entspricht. Nach der Vedanta wird die Vision einer möglichen Welt durch eine Schwingungsform geordnet, gegliedert und projiziert. Diese Welt entsteht im Geist des Schöpfers. Der Begriff des schöpferischen Wortes, Vak, stammt ursprünglich aus Indien. Von uns selbst können nur Schwingungsformen wahrgenommen werden, die unserer eigenen Dimension entsprechen. Die Illusion der Welt, Maya, folgt dem Verlangen des Schöpfers, Sishriksha. Die Welt besteht aus der gleichen Energie wie der Gedanke, innerhalb eines Raum-Zeit-Gefüges. Ort und Raum sind das Element des Äthers oder Akasha. Zusammen mit der Zeit ist das Element des Äthers, ist Akasha gleichsam absolute, dimensionale und relative Form. Die Zeit steht immer in Beziehung zu unserem eigenen Lebensrhythmus, zu den Alphawellen des Gehirns und unserem Herzschlag. Die Zeitdauer kann daher immer nur subjektiv und unterschiedlich empfunden werden. Die Theorie von Erschöpfung durch das Wort im bildlichen Sinne ist in den Kommentaren des Philosophen und Grammatikers Nandi Keshwara zu lesen. Nandi Keshwara hatte in seinen Schriften auch die Beziehung des Sprach- und Musikklangs zu den hier genannten Prinzipien beleuchtet. Maheshwara Sutra und Rudra Sutra Vivaranam entstanden vor dem 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Diese Sutren sind Texte alter shivaitischer Kultur. Betrachtet man das Hören weniger nach energetischen Gesichtspunkten, sondern funktional, so dient das menschliche Ohr als Sinnesorgan besonders dann zur Orientierung, wenn das Auge versagt. Differenziertes Hören war evolutionsgeschichtlich ein Garant fürs Überleben. Das Gehör kann auch Unterschiede aus einem Frequenzgemisch wahrnehmen, nuanciert durch Obertöne. Wie bereits beschrieben, das Ohr kann in einer Sprache 52 Elemente unterscheiden. In der Musik sind maximal 56 Intervalle differenziert hörbar, innerhalb des tonalen Raumes ein Oktav. Dieser Hörsensibilität wird man mit der temperierten Stimmung in keinster Weise gerecht. Durch die Dominanz des Klaviers hat man im Westen eine Nivellierung akzeptiert. Das stimmt bedenklich. Dagegen sind in der indischen Klassik 22 Intervalle gebräuchlich, die sogenannten Srutis. Die Srutis sind in ihrer mikrotonalen Struktur in einer Raga-Komposition nicht frei wählbar. Die möglichen Positionen dieser Mikrotöne werden in 5 Kategorien eingeteilt, in sogenannte Familien, den Jatis. Jede Familie, jedes Jati, besitzt einen eigenen Ausdruckscharakter. Zum Beispiel ist Madhya in seiner Gefühlsstimmung ruhig, passiv und sanft. Madhya entspricht mit Bezug zum Grundton Sa als Hauptintervall der Quarte C bis F oder Mritu, ein weiteres Jati. Mritu ist in seiner Gefühlsstimmung zärtlich. Als Hauptintervall entspricht es der Terz C bis E. In der westlichen Klassik verwendet man Tonarten und Akkorde für den Ausdruck einer Komposition. Ein solches Musiksystem ist sehr ungenau. Der Bezugspunkt wechselt ständig, von dem aus das Intervall bestimmt wird. Dieser Bezugspunkt selbst wird durch den Klangwechsel in der Musik ständig in Frage gestellt. Um der westlichen Musik dennoch ihre Sinnhaftigkeit zu geben, bedarf es darum sehr komplexer Strukturen. Anders in der indischen Klassik. Eine absolute Tonhöhe schwächt das Ausdruckspotenzial nicht. Sa ist der Grundton für alle Ragas ein festliegender Ton. Von Sa ausgehend wird eine Ragaskala in der aufsteigenden Form entwickelt. Diese Ragaskalen sind modal, das heißt in ihrer Spielweise horizontal aufgebaut. Es ist eine offene Struktur. Ursprünglich dürften die Modi ein vokales Klassifikationsschema dargestellt haben. Die Modi wurden von Sängern entwickelt. Der Begriff des Modus ist uns im Westen weitestgehend fremd geworden. Im modernen Jazz sind die Modi die Grundlage für die Improvisation. Der Grundton Sa übernimmt also die Funktion als Referenzebene. Akkorde, übereinander geschichtete Noten gibt es nicht.